Meine Eltern haben mich zu einem Dickkopf erzogen, die Welt hingegen hat mich verunsichert. Zu Hause durfte ich wollen. Ich wollte meine Gummistiefel im Sommer tragen. Ich wollte ein Buch 30 Mal vorgelesen bekommen. Ich wollte Pfannkuchen zum Mittagessen. All das durfte ich meistens, sofern es möglich war. In der Welt wusste ich nicht, was man überhaupt wollen darf. Wenn ich als Journalistin an einen Ort komme, der mir fremd ist, dann fällt mir das leicht, weil ich eine Aufgabe habe. Ich muss mit Leuten reden, sie müssen mir Sachen erzählen, deshalb will ich sie ansprechen, deshalb will ich ihnen zuhören. Ich muss Dinge beobachten und mir merken und aufschreiben und ich muss freundlich sein. Es ist einfach zu wissen, was man will, wenn es ein Protokoll dafür gibt. Eine Berufsbezeichnung. In jeder Stadt, in der ich als Erwachsene gelebt habe, habe ich mir ein Yoga-Studio gesucht. Jedes Mal, wenn ich ein Yoga-Studio betrete, bewundere ich die Menschen, die geübt darin sind, Raum einzunehmen. Die hereinkommen und sich bewegen und schauen, als wäre die Welt ihre verdammte Sofalandschaft. Sie zögern nicht. Sie stellen Fragen. Sie sagen der Yogalehrerin, dass der Tee leer ist und dass ihre Knie wehtun und es nervt sie, wenn ihre Schuhe nach der Stunde nicht mehr am exakt gleichen Ort stehen wie vorher.